ist entfacht. Ich liege dir zu Füßen, du dunkler Engel schwarzer Nacht. Wie gerne würde ich dich küssen. Versinken. Du Traum in schwarzen Federkleid.